»Sei still, Frankie«, brüllt Großpapa. »Hör auf mit der Flucherei und stell den Motor ab, bevor du ihn abwürgst!« Er hat vermutlich sowieso bereits den halben Auspuff abgerissen, aber es hätte keinen Wert, ihm das jetzt zu sagen. Frank stellt den Motor ab und steigt aus. Corinne steigt auch aus, aber es ist mühselig. Sie reißt ein Büschel Gestrüpp weg, das die Tür blockiert, und schafft es schließlich. Das Heck steckt auf der rechten Seite bis zur Stoßstange fest und die linke Vorderseite ragt hoch. Frank geht zu seinem Vater. Der Boden hat beim Wenden nachgegeben. »Du hast zu früh eingeschlagen«, sagt der alte Mann. »Deswegen bist du nur mit dem rechten Hinterrad im Graben gelandet.« »Ich sage dir, der Boden hat nachgegeben.« »Zu früh eingeschlagen!« »Der Boden hat nachgegeben, verdammt nochmal!« Wie die beiden da so nebeneinander stehen, stellt Corinne fest, wie sehr sie sich ähneln. Und obwohl ihr die Ähnlichkeit schon viele Male aufgefallen ist, ist es an diesem beschissenen Sommermorgen wie eine Offenbarung. Ihr wird klar, dass sich ihr Mann auf dem Fließband der Zeit befindet, und bevor es ihn auf dem Friedhof ablädt, wird er tatsächlich zu seinem Vater werden. Nur ohne Großpapas sauertöpfischen, wenn auch gelegentlich ansteckenden Humor. Manchmal ist sie alles so leid. Frank, ja, aber auch sich selbst, denn ist sie so viel besser? Sie würde es gern glauben, aber dem ist irgendwie nicht so. Sie sieht sich nach Billy und Mary um und schaut dann Großpapa an. »Donald? Wo sind die Kinder?« Die Kinder inspizieren den Kastenwagen oben auf dem Hügel nahe der Stelle, wo früher das Light-In stand. Der Reifen auf der Fahrerseite ist platt. Während Mary nach vorn geht, um sich das Nummernschild anzusehen, sie hält immer die Augen nach noch Unbekannten offen, ein Spiel, das Großpapa ihr beigebracht hat, tritt Billy an den Rand des länglichen Lochs im Boden, wo der Gasthof einmal gestanden hat. Er schaut hinab und sieht, dass es voller Wasser ist, verkohlte Balken ragen heraus und ein Frauenbein. Der Fuß steckt in einem knallblauen Sneaker. Er sieht ihn an, zunächst wie erstarrt, dann weicht er langsam zurück. »Billy«, ruft Mary, »es ist eins aus Delaware, mein erstes Delaware-Schild.« »Richtig, Spatz«, sagt jemand, »Delaware stimmt.« Billy schaut auf, zwei Männer kommen auf der gegenüberliegenden Seite um das Loch des Fundaments herum, sie sind jung. Einer ist groß und hat rotes Haar, das ganz fettig und strähnig ist. Er hat eine Menge Pickel, der andere ist klein und dick. Er hat eine Tasche in der Hand, die wie Großpapas alte Bowlingtasche aussieht, die mit Rolling Thunder in verblassten blauen Buchstaben auf der Seite. Auf dieser hier steht nichts. Beide Männer lächeln. Billy bemüht sich, das Lächeln zu erwidern. Er weiß nicht, ob es bei ihm wirklich wie ein Lächeln aussieht oder eher wie das Gesicht von einem Kind, das nicht laut losschreien will, aber er hofft das Beste. Er will die beiden Männer nicht wissen lassen, dass er in das Kellerloch geschaut hat. Mary kommt um die Seite des kleinen weißen Kastenwagens mit dem platten Reifen herum. Ihr Lächeln wirkt völlig natürlich. Klar. Wie auch anders, sie ist ein kleines Mädchen und weiß genau, wie sehr jeder kleine Mädchen mag. »Hi«, sagt sie, »ich heiße Mary. Das ist mein Bruder Billy. Unser Wagen ist irgendwie in den Graben gefahren.« Sie zeigt den Hügel hinunter, wo Großpapa und ihr Vater auf das Heck des Buicks starren und ihre Mutter suchend zu ihnen nach oben schaut. »Tja, dann mal hallo, Mary«, sagt der Rotschopf, »schön, dich kennenzulernen.« »Gilt auch für dich, Billy.« Der dicke junge Mann lässt ihm eine Hand auf die Schulter fallen. Die Berührung erschreckt Billy, aber er hat viel zu viel Angst, als dass er zurückzuckt. Er hält mit aller Macht an seinem Lächeln fest. »Jep, da gibt's ein kleines Problem«, sagt der dicke junge Mann und linst nach unten, wo Corinne zaghaft eine Hand hebt. Der Dicke hebt seine zur Erwiderung. »Meinst du, wir könnten da helfen, Galen?« »Aber klar doch, jede Wette«, sagt der Rotschopf, »wir haben ja selbst ein Problem, wie man sieht.« Er zeigt auf den Platten, keinen Ersatzreifen. Er beugt sich zu Billy herab, seine Augen sind hellblau, sie wirken vollkommen leer. »Hast du dir das Loch da angesehen, Billy?« Ganz schön groß, hm? Nein, sagt Billy. Er versucht, normal zu klingen und unbeeindruckt von der Frage, weiß aber nicht, ob er das mit seiner Stimme rüberbringt oder nicht. Er hat das Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen. Er wünscht sich, oh Gott, und wie sehr er sich das wünscht, er hätte nie dort hineingesehen. Blauer Sneaker. Hab zu viel Angst, da reinzufallen. Hm, kluges Bürschchen, sagt Galen. Ist er doch, Pete, oder? Echt klug, stimmt der Dicke zu und winkt wieder in Richtung Corinne. Auch Großpapa schaut jetzt den Hügel hoch. Frank starrt nach wie vor mit hängenden Schultern auf das Wagenheck im Graben.